Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra Tobi, und ich möchte mich jetzt mit Gero unterhalten über das Camp. Stell dich mal eben vor und sag mal, worum es eigentlich geht. Ja, hallo, ich bin Gero Preuß, ich bin der stellvertretende Bundespressesprecher der Piratenpartei. Und wir sind hier beim Flüchtlingscamp vom Brandenburger Tor, das ist der Pariser Platz. Wir sind jetzt am 7. Tag des Hungerstreiks. Wir haben ungefähr 30 Personen, die im Hungerstreik sind. Heute sind ganz viele Dinge passiert und morgen wird auch ein sehr spannender Tag, weil wir morgen hier direkt am Platz einen Staatsbesuch haben. Ja. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Menschen oder auch die Situation von Asylsuchenden in Deutschland stark zu verbessern. Okay, nur von außen ist das so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, deswegen frage ich das. Wie viele sind da überhaupt insgesamt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele sind da aktiv? Also wie gesagt, wir haben die 30 Personen im Hungerstreik, die meisten davon kommen aus dem Iran. Wir haben eine ständig variierende Anzahl von Unterstützern, die hier sind, verschiedenen Parteien, also Linke, Grüne, Piraten sind hier, sehr stark auch hier die Piraten dauerhaft. Gerade am Anfang waren auch noch viele Abgeordnete von anderen Parteien da. Wir haben aber auch viele Unterstützer, die überhaupt nicht parteipolitisch organisiert sind. Und die Anzahl ist immer stark unterschiedlich und schwankend. Also heute Mittag hatten wir Stellen im Nachmittag, wo irgendwie 30 Unterstützer ungefähr da waren. Jetzt gerade sehe ich hier ungefähr 50. Okay, jetzt hat man ja schon so ein bisschen, jetzt muss ich ja zugeben, ein bisschen weiß ich ja, ich habe es ja auf Twitter ein wenig verfolgt. Ihr seid ja da doch massiv auch geärgert worden von der Polizei. Ja, tatsächlich. Ja, erzähl das doch mal. Also ihr setzt euch, ihr sagt jetzt einfach, wir setzen uns für die Flüchtlinge ein, für die Rechte der Flüchtlinge bzw. Asylbewerber. Es geht da um die Residenzpflicht und verschiedene andere Dinge. Was hat die Polizei denn unternommen? Nun, wir haben hier irgendwie die Situation, dass generell diese Veranstaltung nicht wirklich gerne gesehen wird, politisch. Wir haben ja hier in Berlin ein CDU-geführtes Haus im Innenministerium. Dieser Einsatz hat anscheinend eine sehr hohe Priorität. Eine Demonstration, die sehr friedlich verlaufen ist die ganze Zeit, wird hier permanent von mehreren Einsatzwagen unter Druck gesetzt. Es begann auch wirklich sehr, sehr hart. Jede Nacht ist quasi ein neues Spiel. Als Beispiel die ersten Nächte. Zum Beispiel sind hier wirklich die ganze Zeit die Polizisten ausgestiegen, sind um die Versammlung rumgegangen, sind auch als geschlafen worden ist, immer wieder reingegangen und haben Leute ins Gesicht geleuchtet, um sie vom Schlafen abzuhalten, und haben halt Schikane gemacht. Wir haben jede Nacht irgendwie ein neues Spiel gehabt. Es gab zum Beispiel den Versuch der Polizei, alle wärmenden Materialien, die Decken, Isomatten oder Unterlagen, aber auch die Schirme, diese kunstvoll bemalten Schirme hier mit den politischen Forderungen drauf, wurden alle eingezogen. Tatsächlich haben sie es durchgesetzt bekommen, dass sowas wie Isomatten und Schlafsäcke hier grundsätzlich verboten werden. Und sogar Passanten, die vorbeifahren, werden halt dauerhaft kontrolliert. Also wir hatten gestern die Situation, dass ein Backpacker sich informieren wollte, ein Englischsprachiger, einfach nur über die Demonstration. Und er wurde sofort von 8 Polizisten abgedrängt, die alle kein Englisch sprechen konnten und ihn versucht haben, schon am Rucksack rumzuzuppeln. Er war völlig überfordert mit der Situation und wusste auch gar nicht, was los war. Sie fordern jeden Passanten sofort auf, entweder sofort den Platz oder weiterzugehen und den Platz zu verlassen oder durchsuchen seine Tasche, wenn er eine dabei hat, um zu gucken, ob Isomatten oder Schlafsäcke drin sind. Die Schirme mussten sie zurückgeben inzwischen, weil wir durchgesetzt hatten, auch dank zwei Piratenabgeordneten, die sich den Einsatzleiter sehr stark in die Mangel genommen haben an dem Abend, wegen der Sache, dass die Schirme als politische Meinungsäußerung gelten. Deswegen sind sie immer noch da, das ist sehr wichtig. Aber auch trotzdem hat die Polizei durchgesetzt bekommen, dass sowas wie Schlafsäcke und Isomatten, Unterlagen, Pappen, also egal was, komplett verboten sind. Das heißt, und auch immer wieder entfernt werden. Das bedeutet, die Leute schlafen hier in ihrer Kleidung auf einem blanken Steinboden. Das heißt, also auch ihr habt das bisher gemacht. Ihr habt auch mit übernachtet. Ihr hungert zwar nicht mit, aber ihr seid tatsächlich da und friert mit. Wie viel Grad haben wir denn gerade in Berlin? Also wir haben, ich glaube, gerade derzeit 3 Grad minus. Oh, das ist ja mollig warm. Was meint ihr denn, wie lange das noch dauern kann? wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Fall gehabt. Nämlich heute, es hat sich auch nochmal rumgesprochen, wie schon länger bekannt war, dass wir hier morgen einen Staatsbesuch haben, und zwar vom Premier Erdogan der Türkei, der hier morgen im Adlon, was 50 Meter sind, vom Pariser Platz, also wir sind hier 50 Meter, also wir sind direkt vorm Adlon, hier wird morgen das Frühstück sein, das Offizielle. Und dann wird Erdogan mit der rechtlichen Delegation und soweit ich es jetzt auch weiß, ist da auch das gesamte Who is Who der deutschen Politik. Also ich glaube auch die gesamte Opposition ist vertreten und die Ministerien und die werden jetzt morgen hier vorbeigehen müssen über den Pariser Platz. Die wollten nämlich hier auf dem Pariser Platz vom Brandenburger Tor ganz tolle Fotos machen. Die Sache ist nur die, genau da sind wir gerade. Das ist natürlich nicht schön, das sieht ja nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und wir hatten uns schon gedacht, dass da jetzt irgendwie definitiv was kommt. Jetzt haben wir so lange aber schon die Spiele mit der Polizei gehabt, dass wir auch wirklich irgendwie rechtlich ziemlich am Ende sind, uns hier wegzukriegen und zu räumen. Weil wir sind halt komplett konform hier. Die Veranstaltung ist angemeldet worden, sie ist zugelassen worden. Wir sind friedlich und nun mal ist das Versammlungsrecht eines der Grundrechte, die wir haben. Es ist ja sogar ein Menschenrecht. Und damit ist diese Versammlung rechtlich gesehen ganz hoch einzuordnen. Und so einfach sind wir, auch wenn wir unbequem sind, da sind ja schon mal solche Demonstrationen auch da, kriegen die uns also quasi mit der Polizeigewalt ganz schwierig weg. Deswegen haben sich heute die Ereignisse etwas überschlagen. Es war ungefähr von einer Stunde oder war es vor eineinhalb Stunden. Ich habe es auch getwittert. Ich twitter ja hier live sozusagen seit drei Tagen vom Ort. Sind hier so Szenen passiert, die aus einem schlechten Krimi kommen könnten. Sind hier auf einmal schwarze Limousinen aufgefahren. Da war der Staatssekretär drin für Integration und Soziales und Gesundheit. Und der kam hier an, der selber muttersprachlich, also Perser, also Iraner, spricht also persisch muttersprachlich, was bei den meisten Flüchtlingen hier auch die Muttersprache ist. Und der hat erstmal haben sie sich unter vier Augen hat er den Anmelder der Demonstration zur Seite gezogen, in ein Polizeieinsatzfahrzeug und es wurden hier so ein bisschen um Deals verhandelt. Und der Deal war im Endeffekt dann halt folgender. Die Demo sollte unterbrochen werden, also sprich komplett geräumt, aber die Polizei hätte, als jetzt wo keine andere Versammlungsbehörde erreichbar ist, die Versammlungsbehörde hätte halt sozusagen schriftlich zugesichert, dass die Demonstration ab einem hier schriftlich vereinbarten Zeitpunkt sofort wieder aufgenommen werden kann und nicht als beendet gilt. Und der Staatssekretär hat angeboten, dass alle Flüchtlinge kostenlos untergebracht werden für diese Zeit und auch abgeholt werden. Damit wären wir, so hat man es nicht gesagt, aber das wäre darauf hinausgelaufen, dass wir morgen halt nicht da sind, wenn Erdogan kommt. Also schön bequem einmal aus dem Weg geräumt. Das war nicht das Einzige. Es kam noch irgendwie eine zweite schwarze Limousine, wo irgendwie eine junge Frau drin war, die rauskam und auf den Versammlungsleiter sprechen wollte, die irgendwie einen Umschlag dabei hatte, keinem sagen wollte, irgendwie irgendwas, ja, und immer nur den Versammlungsleiter hat, den in die Hand gedrückt hat. Habe ich jetzt auch noch nicht erfahren, was da eigentlich im Endeffekt drin war, weil entscheiden, ob diese Demo beendet wird oder nicht, tut hier nicht der Anmelder gerade, sondern natürlich die Flüchtlinge selber, die das nicht angemeldet haben konnten, weil sie halt als Asylsuchende sind. Die Flüchtlinge entscheiden hier alles basisdemokratisch. Die haben hier einen Rat, wo sich alle zusammensetzen und dann beschließen sie gemeinsam, was sie tun. Und obwohl der Staatssekretär auch viel mit ihnen gesprochen hat, wo wir leider überhaupt nicht folgen konnten, was sie da besprechen, weil sie das alles in Persisch getan haben, hat der Flüchtlingsrat sich sehr eigenständig beraten und ist mit einer ganz klaren Stimme rausgekommen, wir bleiben. Und damit ist jede Idee von einem Deal auch hinfällig geworden. Die Flüchtlinge selber haben sich entschlossen zu bleiben. Direkt danach, nach dem Beschluss, ist der Staatssekretär dann auch ganz schnell abgefahren und alle schwarzen Limousinen sind inzwischen wieder weg. Der Sprecher des Flüchtlingsrats ist direkt danach nochmal auf mich zugekommen und hatte auch mir auf Englisch einen sehr dramatischen Appell gegeben, dass er der Meinung ist, dass diese Nacht wirklich, wirklich entscheidend ist. Er davon ausgeht, dass hier irgendwas kommen wird, um uns doch noch vielleicht zu räumen, vielleicht doch was mit der Polizei. Und er gebeten hat, dass jeder Unterstützer, der da sein kann, vorbeikommt diese Nacht, dass wir diese Nacht alle gemeinsam verbringen hier und auch wirklich bis in die Morgenstunden und morgen zu zum Frühstück alle ganz nett Erdogan beim Kaffee zu winken. Ja, das ist ja höchstwahrscheinlich, dass die Nacht sehr wichtig ist. Wenn jetzt noch jemand dazukommen möchte, habe ich das so verstanden, dass er eigentlich gar keine Chance hat, weil er sofort abgedrängt wird von der Polizei? Die dürfen hier niemanden ablenken. Derzeit laufen ja auch noch eine ganze Reihe Touristen so rum. Die können, also sie kontrollieren höchstens Taschen, aber dann gehen wir auch häufig mehr oder weniger dazwischen, weisen nochmal darauf hin, dass wir ja keine Leibesvisitation oder sowas durchführen dürfen. Das tun die auch nicht. Die gucken, wenn man halt so Ikea-Umhängetaschen oder irgendwie sowas dabei hat, dann kommen die immer und sagen, kann ich mal reingucken, und gucken halt um Schlafsäcke und Isomatten, dass die nicht dabei sind. Alles andere ist eigentlich, ist halt geduldet, und das hier ist auch eine Versammlung, die dürfen hier rankommen. Da sind wir inzwischen auch, inzwischen haben sie sich das auch ein bisschen abgewöhnt, jeden Passanten wegzuschicken. Das heißt, wer hier kommen möchte, kann unkompliziert hier natürlich aufschlagen. Gibt es denn jetzt eine Forderung der Flüchtlinge, die ein Grund dann wäre, die Versammlung tatsächlich aufzulösen? Eine Forderung der Flüchtlinge, die Versammlung richtig ja, wenn du, auch ein Umstand, unter dem sie sagen würden, ja, okay, wir beenden diese Versammlung damit, wenn diese Forderung erfüllt wird. Also ich denke, das Ziel der Versammlung ist generell, dass eine breite Debatte über die Asylpolitik Deutschlands angestrengt wird. Und das ist auch gerade wichtig, weil zum Beispiel der Friedrich, unser lieber Innenminister, hat gerade das Thema schon wieder für sich entdeckt, aber natürlich andersrum, warnt also vor Sinti und Roma und spricht vom Missbrauch unseres Systems und so weiter. Die Flüchtlinge haben vieles auf sich genommen, um diese Debatte anzustoßen. Und sie haben lange ausgeharrt, obwohl wirklich auch medial kaum etwas passiert ist. Die wirkliche Medienberichterstattung ging gerade erst los, und die sind halt schon tagelang, haben sie dennoch, obwohl eigentlich nichts passierte, verhungert und hier ausgeharrt bei Kälte, bei Minusgraden. Und sie haben vorher den langen Marsch gemacht hierher. Sie sind fest entschlossen, eine große Debatte anzustoßen. Ich glaube, das ist wirklich auch das Ziel, was wir für diese Veranstaltung sehen können, zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen. Und ich merke nach und nach, wie es immer, wie diese Debatte auch ankommt, wie sie auf einmal auf Gehör stößt, wie viele Leute sich darüber informieren. Ich habe gestern erfahren, dass der Artikel auf Spiegel online, der über das Camp, der meistgelesenste Artikel am Sonntag war. Und auch heute, wie die Journalisten alle vorbeikamen, auch wegen der Aktion, aber auch generell, man merkt auch, wie viele Journalisten das auch ganz persönlich hier beeindruckt, was die Flüchtlinge hier machen und wie entschlossen sie sind. Ja, ich wollte noch darauf hinaus, dass ist ja innerhalb der Piraten jetzt bekannt geworden, dass erstmal eigentlich nicht viel Presse da war, dass sich kein Mensch interessiert hat. Und da gab es ja die Blankziehen-Story. Vielleicht erzählst du mal eben, was da heute passiert ist. Ja, die Blankzieh-Story, da will ich jetzt gar nicht so doll spoilern. Aber allerdings war das ein sehr schöner Hack, ja. Also darf man ja auch nicht vergessen, wir sollten ja auch immer mal wieder ein bisschen hacken. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat so ein bisschen drum gebettelt, hart getrollt zu werden. Und zwar war das so, dass die ich kann das jetzt auch nur so rezipieren, die aus der Perspektive, die ich jetzt kenne, ja, müsste man natürlich am besten natürlich mit denen sprechen, die es auch, die es sozusagen initiiert haben. Versuch's mal. Und zwar war waren gestern halt das Gespräch unter einigen Piraten hier vor Ort, wie man denn hier eigentlich die Medienberichterstattung so ein bisschen ankurbeln kann, ja. Und zwar, also einfach, weil die Resonanz war wirklich gering und oder zu gering gefühlt. Und deswegen haben einige rumtelefoniert. Ich glaube, das war vor allen Dingen, also das war auf jeden Fall hier Laura Dornheim aus Berlin und dann noch Anke Dornscheid-Berg, die sich dann hier am Anfang Gedanken gemacht haben, irgendwie, wie kann man denn hier ein bisschen mehr Medien hinkriegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hier Anne Helm, die ist ja auch schon seit dem ersten Tag sie war eine der ersten, die hier dauerhaft bei der Veranstaltung geblieben ist und bei den Flüchtlingen schon von Tag 1. Ich glaube, die war auch mit dabei, aber wie gesagt, da musst du nochmal direkt fragen. Auf jeden Fall haben die sich dann Gedanken gemacht, wie man das machen kann, und haben halt auch irgendwie Journalisten angerufen und gefragt, ob die nicht vorbeikommen würden. Und gab es dann so ein Gespräch mit der Bild, ja, und die Bild sagte so, ist nicht so relevant. Und da hat sich Laura, glaube ich, tierisch aufgeregt am Telefon und sagte halt so, ja, aber wenn ich meine Titten zeige, dann würden sie kommen. Und dann hat er gesagt, ja, dann würde ich kommen. Und dann hat sie gesagt, okay, Deal. Ja, so, und es war eigentlich, ja, Also der hat sich halt total aufgeregt über diese Abgebrühtheit, diese Unnahbarkeit, die da steht, so, warum man halt Flüchtlinge ist, ja egal, ja. Und naja, wie gesagt, hat sich aufgeregt, er sagte, ja, mach ich. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das, morgen 13 Uhr. So. Und dann ist das so, und dann haben sie sich irgendwie überlegt, okay, machen wir das jetzt wirklich, machen wir das nicht. Und es war halt auch von vornherein klar, dass man das natürlich nicht macht, so ein Quatsch, ja, aus Boulevard hingehen. Aber das hat halt nach einem Hack und gebettelt, ja, das, also so gebettelt um Trolls und Smalhart. Und das war dann auch die Idee, deswegen dann auch gleich irgendwie auf Twitter verbreitern und so. Ich glaube, ganz viele Journalisten waren von vornherein klar, okay, das werde ich jetzt nicht wirklich tun, ja. Aber es war trotzdem irgendwie spannend. Und als dann heute dann irgendwie 13 Uhr war, standen sie dann hier zusammen, haben sich dann irgendwie die Pullis aufgemacht und dann hatten sie T-Shirts drunter, wo dann halt die Sätze drauf standen, ne? Also Sex sells, aber Human Rights sind nicht käuflich, ja, das trifft's ja nur wirklich. Liebe Medien, hier ist etwas zu berichten. Ich meine, die Medien berichten über die Piraten jeden Quatsch, den man irgendwie nur erzählen kann, der ist ja unglaublich wichtig. Und da passiert was und da hat keiner Zeit zu berichten oder hält's einfach nicht für wichtig. Ich habe natürlich auch davon gehört, ich habe von der Vorgeschichte gehört und ich habe natürlich die Pointe gehört und fand's richtig, richtig klasse. Ja, also jetzt alle, die danach, ich habe es auch noch ein bisschen mitgekriegt, dass einige auch gemeckert haben und so, also auch danach noch, Journalisten verprellen und so, das ist Quatsch. Ich habe ganz viele Journalisten hier vor Ort getroffen, die ich ja jetzt irgendwie qua meiner Beauftragung ja nun mal auch alle irgendwie kenne, ja. Und die meisten haben sich einen Ast abgelacht und fanden die Aktion total gedungen und ein bisschen Häme ist auch immer dabei, weil auch die anderen Journalisten sind immer großartig, wenn man die Bild-Zeitung ärgert, ja. Und die Aktion hat auch ein bisschen auf den Punkt getroffen, war also insgesamt total eine super Aktion, gut gelungen. Aber auch unabhängig davon hat sich heute wirklich auch eine Relevanz entwickelt in der Medienlandschaft und die setzt sich auch fort. Morgen früh zum Beispiel wird das ZDF Morgenmagazin kommen und hier einen Stream aufbauen, was natürlich total großartig ist, weil gleichzeitig sind wir hier zentral auf dem Pariser Platz, der Startempfang läuft sozusagen um uns rum, die müssen hier 20 Meter an uns vorbei, also können quasi die Hände schütteln. Ja, das, Gero, ich würde sagen, ich danke dir erstmal, dass du mir so umfangreich berichtet hast, wie es denn da aussieht. Ich hoffe mal, dass ihr heute Nacht nicht so schlimm geärgert werdet. Vielleicht hören wir uns dann ja nochmal in den nächsten Tagen. Und würde jetzt einfach sagen, angenehme Nachtruhe, soweit möglich und friert nicht zu doll. Dankeschön. Ich sag mal, wir sehen uns auf dem Bundesparteitag. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.